Es ist Samstag früh, der 26. April 1986. Draußen ist es noch dunkel. Nur der Block 4 des Kraftwerks leuchtet in der Nacht. Ein paar Stunden zuvor ist der Reaktor explodiert. Also halt's mal. Verstanden? Ich schwör's bei meinem Parteibuch. Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana, en Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Wenn ich Mut hab, schreib ich dir ein Buch. Vielleicht kein Meisterwerk, vielmehr ein Versuch. Darin findet jeder zu kleinem Preis mein Gefühl für dich, schwarz auf weiß. Große Abenteuer gibt's da nicht. Auf jede Spannung leist ich gerne Verzicht. Doch die Welt wird wissen, wenn sie es liest, was ich fühle, wenn du mich küsst. Willkommen, es ist St. Jordi-Tag. Es ist der 23. April 2011, Samstag. Von 10 bis 12 Uhr sind wir wieder hier bei Contrabanda FM auf 91.4 auf Sendung. Direkt von hier, aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org und www.niemandsland.contrabanda.org. Am Tag des Sant Jordi schenkt man sich hier in Barcelona, wie in ganz Katalonien, eine Rose oder ein Buch. Nicht nur Paare untereinander. Die Generalitat hier an der Plaza Sant Jaume ist für das Publikum geöffnet, in dem Palast und um ihn herum findet ein großer Rosenmarkt statt. Überall kann man hier in der Stadt die Bücher kaufen. Dokumente belegen, dass die Tradition, am Tag des Sant Jordi Rosen als Symbol der Liebe zu verschenken, bereits in das 15. Jahrhundert zurückgeht, wenn auch das genaue Datum nicht bekannt ist. Auch warum dieser Tag zum Tag der Liebenden und Sant Jordi zum Schutzpatron der Liebenden wurde, ist nicht mit Sicherheit geklärt. In der bekanntesten Georg-Legende befreite Sant Jordi, der heilige Georg, zwar die Prinzessin vom Drachen, er heiratete sie aber nicht. Da nicht die Liebe, sondern die Taufe inhaltliches Ziel dieser Legende ist. Jawohl, meine Damen und Herren. 1926 erklärte Spanien den 23. April, dem Todestag des wohl berühmtesten spanischen Schriftstellers, als Tag des Buches. Man hat dies England abgeschaut. England, das ebenso mit dem Todestag von Shakespeare auch den 23. April als Tag des Buches erklärt hatte. Es war Zufall, dass der Tag mit dem Namenstag des Sant Jordi zusammenfiel. Das führte aber dazu, dass der Tag des Buches kaum gefeiert wurde. Erst viel später wurde in der Bevölkerung aus dem Tag der Liebenden auch ein Tag der Literatur. Der 23. April, der Tag des Sant Jordi, des Schutzpatrons von Katalonien, ist heute Tag der Rose und des Buches, Tag der Liebe und Tag der Kultur. Aber noch etwas wird heute begangen. Heute hat die UNESCO ebenfalls den Internationalen Tag des Buches ausgerufen. Internationaler Tag des Buches und des Urheberrechts. 1995 erklärte die UNESCO den 23. April zu diesem Tag. Es soll hier gewürdigt werden, dass das Buch historisch gesehen am meisten zur Verbreitung von Wissen beigetragen hat. Die Verbreitung von Büchern ist eine kulturelle Bereicherung in der ganzen Welt. Was uns an diesem Samstag natürlich wieder interessiert und worüber wir auch immer wieder berichten müssen, ist natürlich die lebensbedrohliche Situation auf unserem Planeten durch die absolut unsichere, gefährliche, höchst explosive Technologie der Atomkraft mit vielen, vielen hundert Atomkraftwerken weltweit. Ein paar Worte zu den Atomaktivitäten an diesem Wochenende. Nach der Demo ist bekanntlich vor der Demo. Die Anti-Atom-Bewegung kämpft weiter für die Abschaltung jedes einzelnen Reaktors. Neben den montäglichen Mahnwachen in vielen Städten gibt es nahezu jeden Tag weitere Aktionen. Am kommenden Ostermontag, das ist der kommende Montag, den 25.04., da haben wir den 25. Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl, finden dezentrale Aktionen an 12 Atomstandorten statt. Gemeinsam mit Kampakt und Urgewalt sammelt Attac Unterschriften gegen die Pläne der Bundesregierung, den Bau des brasilianischen AKW Angra 3 mit einer Hermes-Bürgschaft abzusichern. Zum Thema Atomkraft ist vielleicht ganz aktuell zu vermelden, dass ein Film auf den Markt gekommen ist, ein Film zum Thema Tschernobyl. Der Film heißt An einem Samstag. Wir hatten letzte Woche einen kurzen Trailer, einen ganz kurzen Auszug aus dem Trailer gebracht. Heute haben wir den langen Trailerauszug, neu im Kino An einem Samstag. Der Vorfall bleibt unter uns, verstanden? Kein Wort nach draußen. Tschernobyl am 26. April 1986. Nachdem einer der Reaktoren des Atomkraftwerks explodiert ist, sind die Verantwortlichen völlig überfordert mit der Situation. Habt ihr verstanden? Habt ihr verstanden? Er explodiert nicht, ihr Wichser! Er explodiert nicht! Er explodiert nicht! Ist das jetzt klar? Nur der Parteifunktionär Valerie würde lieber handeln, als tatenlos zuzusehen. Das ist einer von uns. Wenn man den rausschmeißt, kommt er zum Fenster wieder rein. Der Ausbilder unseres Stadtkomitees. Du wirst schön die Schnauze halten. Du hast nichts von dem gehört, was hier gesprochen wurde. Ist das klar? Jawohl. Also halt's Maul. Verstanden? Sonst? Ich schwör's bei meinem Parteibuch. Valerie weiht nur seine Freundin Vera ein und will mit ihr aus der Stadt fliehen. Doch dann verpassen sie den Zug. Was ist? Mein Absatz. Hä? Was? Mir ist der Absatz abgebrochen. Warum musstest du auch diese Schuhe anziehen? Das sind meine Ausgehschuhe. Ich hab doch gesagt, wir müssen weg. Aber heute ist Feiertag, oder? Dann musst du eben barfuß gehen. Wir müssen zum Zug. Schnell! Nach dem ersten erfolglosen Fluchtversuch landen die beiden auf der Hochzeit von Valeries Schwager und lassen sich mitreißen. Valerie und Vera finden sich schließlich gemeinsam mit der Hochzeitsband auf einem Boot wieder. Volltrunken kommen sie der Gefahr immer näher. Der Kulturspiegel schreibt, realistisch, gruselig. Die manchmal sehr merkwürdigen Entscheidungen der Protagonisten und vor allem die unentwegt wackelnde Handkamera können einen wahnsinnig machen. Das war ein Auszug aus dem russischen Spielfilm An einem Samstag. Der Film erinnert an den Super-GAU von Tschernobyl vor 25 Jahren. Lenin lächelt. Sein Porträt hängt in einem Konferenzraum im Atomkraftwerk von Tschernobyl. Sein Blick fällt auf die Kraftwerksmanager und Parteifunktionäre, die sich hier versammelt haben. Es ist ein Krisentreffen von Männern, die Lenins berühmten Satz verinnerlicht haben. Kommunismus sei Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes. Katastrophen sind in dieser Definition nicht vorgesehen. Es ist Samstag früh, der 26. April 1986. Draußen ist es noch dunkel. Nur der Block 4 des Kraftwerks leuchtet in der Nacht. Ein paar Stunden zuvor ist der Reaktor explodiert. Die Hülle ist geborsten, die Strahlung lebensgefährlich. Aber das weiß außer den Männern im Konferenzraum und ihren Bossen in Moskau noch niemand. Wenn es nach ihnen geht, soll auch nie jemand etwas von dem Unfall erfahren. Nicht im Westen, nicht in der Sowjetunion, nicht in Pripyat, der 49.000 Einwohnerstadt, 3 Kilometer vom Kraftwerk entfernt. Die Feiern zum 1. Mai stehen bevor. Was wir jetzt am wenigsten gebrauchen können, sagte einer der Funktionäre, ist Panik. Bloß keine Panik. Gut, wir sind weiter heute. In Fukushima gab es auch keine Panik, obwohl die Bevölkerung, das muss man natürlich sagen, von Anfang an über die Massenmedien recht gut informiert worden war. Vielleicht hatten wir hier sehr viel kritisiert, dass die wahren Zahlen der Strahlung nicht richtig genannt wurden, dass die Behörden selber im Unklaren waren, wie überhaupt vorzugehen sei, dass man trotz allem wichtige Daten der Bevölkerung vorenthalten hat, aber die Leute wussten Bescheid. Im Großen und Ganzen war man doch relativ informiert, besonders im Vergleich zu dem, was in Tschernobyl da an Informationen bzw. an Fehl- und Nichtinformationen geleistet worden war. Sie sitzen neben mir im Flugzeug. Sie liegen neben mir in meinem Hotel Kingsize Bett. Sie zählen nicht als Excess Luggage. Sie brauchen keinen Wake-up-Call. Gerade kamen einige Kollegen hier ins Studio, weil wir heute ebenfalls einen Stand haben unten auf der Straße, hier an den Ramblas. Kontrabande FM wird auch wie die letzten Jahre einen Stand haben, wo man, ja, was macht man da? Da machen wir Propaganda für unser Radio. Eigentlich der Tag der Rosen und des Buches. Wir haben natürlich auch ein paar Bücher an diesem Stand. Bücher zum Thema Radiogeschichte und Barcelona-Geschichte. Aber hauptsächlich geht es uns darum, dass das Radio bekannter wird hier in der Stadt. 23. April, Contrabanda FM, San Jordi-Tag. Auch im Contrabanda-Studio und auf der Straße an den Ramblas, direkt hier vor der Plaza Real. Wir waren beim Thema Sowjetunion, wir waren beim Thema Tschernobyl. Bloß keine Panik, hieß es von offizieller Seite. Die Funktionäre rasteten aus. Wir haben im Film Trailer gehört, wie das in Szene gesetzt wurde. Mit diesen Szenen einer moralischen Kernschmelze beginnt der Film an einem Samstag. Ein russischer Spielfilm, der noch vor ein paar Wochen, Mitte Februar, bei der Weltpremiere auf der Berlinale als eine Art Pflichtübung zum 25. Jahrestag des Reaktorunglücks von Tschernobyl gelten konnte. Ein kleiner Beitrag zum lästigen Jubiläum, bis vor kurzem noch verbunden mit der trügerischen Gewissheit, dass höchstens sowjetischer Schlendrian ein AKW außer Kontrolle bringen kann. In Deutschland hatte die Bundesregierung gerade die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert. Der Strom kam weiterhin aus der Steckdose. Wenn die Apokalypse von Fukushima tatsächlich alles verändert hat, wie die Physikerin Angela Merkel sagt, gilt das auch für unseren Blick auf Darstellungen von Tschernobyl wie an einem Samstag, der diese Woche in die deutschen Kinos kommt. Kann ein Spielfilm bestehen gegen die echten Bilder aus Japan, die Explosionen im Atomkraftwerk live übertragen in aller Welt? Alexander Mintace, der in Moskau geborene Regisseur von An einem Samstag, hat gar nicht erst versucht, das damalige Unglück zu rekonstruieren. Auch die Verursacher interessieren ihn nur am Rande. Sein Held ist Valery, einst Musiker in einer Rockband, jetzt Nachwuchsfunktionär der Kommunistischen Partei in Pripyat bei Tschernobyl. Ein Mann mit Zukunft. Bis zu jenem Morgen im April 1986. Da ist er seinen Vorgesetzten hinterhergelaufen, die plötzlich zum AKW mussten. Er belauschte das Krisentreffen, er hört die Beschwichtigungsversuche. Von meinem unsichtbaren Herd von Krakenau. Hat doch keiner damit gerechnet, dass das mal aus dem Ruder laufen könnte. Und was man sich nicht vorstellen kann, das gibt es auch nicht, sagt einer der Chefs. Eine Logik, die vor kurzem noch sehr russisch klang, inzwischen aber an das Entschuldigungsgemurmel von TEPCO erinnert, dem japanischen Endzeitkonzern. Manchmal bleiben sie über Nacht im Hotel Storch oder fahren overnight mit dem Technik-Traktor-Crew. Mein unsichtbares Haus mit Garten und mein unsichtbarer. Aus der Kritik im Spiegel online von dieser Woche heißt es: Regisseur Mintace erzählt eine großartige Geschichte, die im Kleinen unsere Haltung zur atomaren Gefahr spiegelt. So wie die Menschen in seinem Film um jeden Preis ihre Furcht verdrängen wollen, so haben auch die Menschen in Deutschland und Japan die Gefahr jahrzehntelang verdrängt. Damals dauerte es 36 Stunden, bis die Stadt Pripyat evakuiert wurde. Es dauerte 25 Jahre und bedurfte eines weiteren GAU, bis aus Tschernobyl die Konsequenzen gezogen wurden. Thank you. passiert, ha? Es geht ums Kraftwerk. Gönnerling, was sagt der Messgerät? Für Hiroshima reicht es. In diesem Kraftwerk gibt's keine Unfälle. Dann sagen wir eben sämtliche Veranstaltungen ab. Es ist Samstag, ein Feiertag. Sollen wir das Leben anhalten? Das kann nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Das waren die einstürzenden Neubauten. Das waren die Jungs von Blixer Bargeld. Sigmund Jähn heißt der Mann, der als erster DDR-Mensch, als erster Europäer, also als erster Deutscher, als erster Europäer nicht, da war ein Russe, im Weltall war. Gleich dazu ein paar Worte. Aber zuerst das Lied Astronaut. Siehst du? wenn das hier alles heute Nacht explodiert, hast du doch nie wirklich riskiert, irgendwas zu verlieren, irgendwen zu verlieren. Nein, dir ist alles egal, der Mensch zu schläfst nicht und du isst nichts mehr, bewegst dich so klebrig und fällst durch Raum und Zeit, denn dich hält nichts, dir gefällt nichts und du willst nichts vermissen. Was hat denn bloß dein Herz so verschlissen? Sigmund Jähn ist heute 74 Jahre alt und er war der erste Deutsche im Weltraum. 1978 umkreiste der damalige Oberstleutnant der DDR-Luftwaffe an Bord der sowjetischen Raumstation Saljut 6 die Erde. Siegfried Jähn gibt diese Woche dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel ein Interview. Auf die Frage, und wie kam es, dass Sie 1976 für das Kosmonautentraining ausgesucht wurden, antwortet Jähn, das war ja alles geheim, so richtig tief geheim. Eines Morgens wurde ich zum Chef der Luftstreitkräfte befohlen. Ich ahnte nichts, dachte nur, hast du was verbrochen? Neben mir saßen da knapp ein Dutzend anderer erfahrene Piloten. Wir alle hatten unsere Ausbildung an der sowjetischen Militärakademie hinter uns. Schließlich wurde die Katze aus dem Sack gelassen. Ich habe sofort Ja gesagt. Vier von uns wurden zur Kosmonautenausbildung ins Sternenstädtchen bei Moskau geschickt. Später erfuhr ich, dass Erich Honecker schon eine Rangliste bestätigt hatte, auf die ich nur die Nummer 2 war. Ja. Wie haben sie sich doch noch durchgesetzt? Jen, die Russen hatten das letzte Wort. Schließlich sollten wir in ihrem Raumschiff mitfliegen. Und ich bestand die medizinischen Tests am besten, etwa das Herumschleudern in der Zentrifuge. Tatsächlich habe ich im All nicht unter der Weltraumübelkeit gelitten, die viele Kosmonauten die ersten Tage befällt. Waren noch nicht bekannt, welche Besatzung mit dem Raumschiff Soyuz 31 starten und an der Salyut 6 ankoppeln wird. Eberhard Köllner, der sich als Double ebenso konzentriert auf den Flug vorbereitete, war dann als Konsultant im Flugleitzentrum tätig. Auf die Frage, hatten Sie vor Ihrem Raumflug Angst, antwortete Jen, nein, wer als Jagdflieger ängstlich ist, hat schon verloren. Aber es war schon anders, als ich es vom Flugzeug kannte. In einem Raumschiff ist man nur ein passiver Gast. Ein passiver Gast der Rakete und den Technikern am Boden ausgeliefert. Stellen Sie sich vor, auf einem mehrere Millionen PS starken Pferd zu sitzen, das plötzlich losgaloppiert. Spiegel, immerhin hatten Sie als Talisman das Sandmännchen aus dem DDR-Fernsehen dabei. Jen, das war nicht mein Talisman, es ging um einen hochoffiziellen Auftrag. Ich sollte im Orbit Filmaufnahmen für eine Kindersendung machen. Das Sandmännchen trug zu diesem Zweck sogar einen eigens angefertigten Raumanzug. Aber es lief dann nicht so wie geplant. Konzentration, Spannung. Was ging schief? Jen, der Kommandant Wladimir Kowaljonok hatte das russische Maskottchen Mascha dabei. Da machten wir uns einen Spaß daraus, die beiden Puppen zu verheiraten. Die Albernheit ging nach hinten los. Das DDR-Fernsehen konnte den Kindern schlecht einen verheirateten Sandmann vermitteln. So wurden diese Filmaufnahmen nicht ausgestrahlt. Was hat Sie in der Schwerelosigkeit am meisten beeindruckt, Herr Jen? Jen, der Blick auf die Erde, die Polarlichter, die zerbrechlich wirkende Atmosphäre, die rasch aufeinanderfolgenden Sonnenaufgänge. All diese Bilder haben sich für immer in mein Gedächtnis eingegraben. Vom Weltall aus wird einem klar, so groß ist dieser Planet nicht, dass der Mensch ihn nicht kaputt kriegen könnte mit seiner Profitgier. Als erster Deutscher zum Flug in den Kosmos. Ein denkwürdiger Augenblick, eine historische Stunde. Und manche Zukunftsvision. Im Bund mit der Sowjetunion, bei Nutzung ihrer großen wissenschaftlich-technischen Erfahrungen als Weltraumpionier, ist es unserem Lande möglich geworden, im Interkosmos-Programm der sozialistischen Länder einen eigenen Beitrag zur friedlichen Erforschung des Weltalls zu leisten. Unser Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn, Offizier der Nationalen Volksarmee, Jagdflieger mit Leib und Seele. Immer wieder höchste Anerkennung für Wladimir Kowaljonok und Alexander Iwanschenkow, den Gastgebern im Weltraumlaboratorium. In der Intersputnik-Station der Deutschen Post. Fernsehempfang über einen sowjetischen Nachrichtensatelliten. Auf diesem Weg kamen auch die aktuellsten Berichte aus der Salyut 6 auf unsere Bildschirme und in die Ausstellung am Fernsehen. Wir hören also die Stimme des Sprechers des DDR-Fernsehens aus jener Zeit. Voller Stolz berichten sie dort über die technischen Einzelheiten und den Ablauf des Weltraumflugs der Salyut-Besatzung. Der Salyut 6 mit natürlich Kosmonaut Jen an Bord und dem Sandmännchen, dem zensierten Sandmännchen. für das Experiment. In dem Interview heißt es weiter, gleichwohl war ihr Flug der vielleicht größte Triumph der DDR. Das neue Deutschland titelte, der erste Deutsche im All, ein Bürger der DDR. Hierzu äußert Jähn im Interview, zum Volkshelden wollte ich mich nie machen lassen. Das war mir peinlich. Es war auch nicht meine Sache, große Reden zu schwingen. Im Rampenlicht zu stehen, fand ich anstrengender als den Raumflug selber. Aber nun gut, ich will mich nicht beklagen. Noch heute kriege ich jede Menge Fanpost, Autogrammwünsche oder Einladungen zu Vorträgen. Meine Frau schimpft immer mit mir, weil ich fast jeden Brief auch beantworte. Sigmund Jähn im All fotografierte. Beispiele, Beweise, Initiativen zur Vorbereitung des Forschungsprogramms im Weltall. Das Interkosmos-Programm ist eine große sozialistische Gemeinschaftsarbeit. Der erfolgreiche Abschluss des bemannten Weltraumfluges mit Valeri Bykowski und Sigmund Jähn. Weiche Landung, erfolgreiche Rückkehr zur Erde, glückliche Heimkehr der Himmelsstürmer. Das ist natürlich auch DDR-mäßig. Man sieht hier die Bilder, dazu mittelalterliche Lautenmusik. Und man sieht die glücklichen Gesichter der zurückgekehrten Kosmonauten. Sigmund Jähn. Bilder, Szenen, Leistungen, die Geschichte machten. Für sich, für unser ganzes Land, schrieb Sigmund Jähn zwei Worte auf die Raumkapsel, die ausdrücken, was alle bewegt. Herzlichen Dank. Sigmund Jähn. Die Frage, wie verlief die Landung, antwortete Jähn. Kurz vor dem Aufprall wollte der Kommandant per Knopfdruck den Fallschirm abspringen. Doch er rutschte ab. Dann war es zu spät. Ein kräftiger Wind erfasste den Schirm, wir wurden über den Steppenboden geschleift und überschlugen uns mehrfach. Die heftigsten Schläge bekam ich ab. Seither leide ich unter Rückenschmerzen. Hier sieht man, wie die DDR-Staatsführung damals eine Jubelparade für Sigmund Jähn organisierte. Auf dem Alexanderplatz. Motorradstaffeln. Das war eine Sendung des DDR-Fernsehens. Die Sendung heißt Junger Genosse. Jo, ihr hört Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Yeah. Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Deswegen überwachen und speichern wir ab jetzt für 6 Monate alle deine Aktivitäten. Zum Beispiel, wen du anrufst und wann. Wann du dein Handy benutzt und wo. Wann und wo du dich ins Internet einloggst und welche Seiten du besuchst. An wen du E-Mails schreibst und wieso. Und weil du Terrorist bist, darf das Bundeskriminalamt von nun an auch deinen Computer überwachen. Wir kennen deine Passwörter, schauen uns deine Urlaubsbilder an, verfolgen, mit wem du chattest oder stöbern in deinen persönlichen Dokumenten. Wir können alle Daten von deinem Computer herunterladen, verändern oder ganz neue abspeichern. Wir hatten in Deutschland noch nie einen international geplanten Terroranschlag. Aber mit dir und den 82 Millionen neuen Terroristen müssen wir gut aufpassen, damit das auch so bleibt. Ein neuer Personalausweis, der unter anderem Fingerabdrücke speichert, mehr Überwachungskameras und noch viele andere Überraschungen sind schon auf dem Weg zu dir. Denn du bist Terrorist. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die EU-Kommission verlangt von der Bundesregierung schnellstmöglich ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Was das heißt, haben wir gerade gehört. Auch du bist Terrorist. Andernfalls droht sie mit einem Verfahren wegen Verletzung des EU-Vertrags. Die Speicherung von Telekommunikationsdaten, so heißt es in einem neuen Kommissionsreport, sei ein wertvolles Instrument und integraler Bestandteil der Arbeit europäischer Strafverfolgungsbehörden geworden. Haha. In manchen Fällen sei sie unverzichtbar für die Verhinderung und Bekämpfung von Verbrechen. Komisch, dass man die ganzen Steuerflüchtlinge nicht dingfest gemacht hat bei so viel Telefonüberwachung. Diese Einschätzungen stärken in der innenpolitischen Debatte die Position der Rechten und der Sicherheitsfanatiker, die seit Monaten ein neues deutsches Gesetz fordern. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP hingegen hatte noch als Oppositionspolitikerin gegen die Vorratsdatenspeicherung Verfassungsbeschwerde eingelegt und von den Karlsruher Richtern im März 2010 in weiten Teilen sogar Recht bekommen. Allerdings verwarf das Gericht nur die deutsche Umsetzung der EU-Richtlinie, nicht die Speichervorgabe an sich. Seither schwelt der Streit im schwarz-gelben Kabinett. Ministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hat sich deshalb bislang mit einer Neuregelung Zeit gelassen. Sie favorisiert als Alternative zur Vorratsdatenspeicherung das Einfrieren von Daten im Falle eines konkreten Verdachts. Das sogenannte Quick Freeze, wie das so schön auf Amerikanisch genannt wird. Diese Variante wird in der EU-Analyse jedoch nur unzureichend bewertet. Die meisten Mitgliedstaaten würden sie nicht als adäquaten Ersatz sehen, so heißt es. Naja, seien wir ehrlich, sie wollen um jeden Preis an möglichst viele von unseren Daten ran. Können sie sowieso machen. Das machen sie sowieso, die Geheimdienste, die Ermittlungsbehörden. Nur sie wollen es auch noch bestätigt und wollen es auch noch legalisieren. Tom, du bist genial und den werden wir dann auch noch aufnehmen. Ja, sagen wir. Was? Eine Taxi kostet? Was? Eine Taxi kostet? 15 Mark. Thank you.

Oye, dragón, ¿tú a qué vienes aquí a la Rambla? ¿A devorarme o a regalarme un libro y una rosa? No, no, yo he venido aquí a ver esta gran fiesta nacional de Cataluña. A ver a la gente paseando por la Rambla, aquí todo el mundo comprando rosas, comprando libros, a respirar cultura. A ver, circulen, circulen. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, señora doncella! Vengo aquí a salvarle, soy su San Jordi de Escuadra. Vengo a salvarla de este dragón que es una peste social. Un poco de respeto, qué doncella ni qué hostias. Yo me voy a la paradeta de contrabanda, que soy socia y somos muchas más. Dissabte 23 d'abril, Contrabanda FM monta la paradeta a la Rambla. T'esperem matí i tarda a Canaletes, a l'alçada de la plaça Reial. Contrabanda FM. 20 anys bategant el dial. 91.4. Pues lo habéis oído, amigas y amigos de Contrabanda FM, paradeta de Radio Contrabanda aquí, cerca, aquí en la Rambla. Hola, buenos días, Ernest. Buenos días. ¿Cómo estás? Un poco dormido, pero... Pero feliz. Feliz, sí, con ganas. Porque es San Jordi. San Jordi. San Jordi, como dicen los de fuera. San Jorge. De Heilige Georg, sí, antes he entrado en el programa con una información sobre San Jordi y las rosas y los libros, claro, como es tradición. Tenéis 14 años de majarismo, ¿no? Sí, ahí es nada, ¿eh? Pues, como eres tan joven, es casi la mitad de tu vida, ¿no? Sí. Haciendo aquí de majara. Lo hemos calculado y más o menos, sí. Sí, ¿no? ¿Y cómo se siente uno después de tanta radio, tantos años? Bueno, supongo, de hecho, un poco majara, ¿no? Es que espero como nos tengamos que sentir. Pero bien, aún con energías. Para aguantar como mínimo hasta los 15, seguro. Sí, tenéis un año más que Niemandsland. Tenemos Mira. Aquí 13 años. Y habrá una gran fiesta, ¿no? Sí, bueno, haremos una celebración, ajá, sí, la semana que viene. Explica un poco. Mira, el viernes 29 de abril, a partir de las 8, pues celebraremos los 14 años del programa de la Asamblea Majaras, en un sitio muy, muy recomendable y bonito, que es la Otra Carbonería, ¿ah? Que es un centro social ocupado que está en el barrio de San Antoni. Calle Urgel 30. Ajá, muy bien. Y bueno, lo primero que haremos es hacer el programa desde ahí en directo, pues lo grabaremos, haremos un poco de Asamblea Majaras ahí en vivo, a partir de las 8 y después pondremos una película muy divertida y recomendable, se llama Radio Encubierta, no sé si la has visto de ahí. No, no, dime pues, rápidamente, ¿de qué va la película? Es una película inglesa que va sobre la historia de una radio, Capital Radio creo que se llamaba, radio inglesa que emitía desde aguas internacionales en los años 60. Sí, es una comedia. Sí. Oh, por supuesto, es muy buena esa película. Es divertida. Oh, sí, con mucha música de la época. Exacto, buena sí, música. Sí, sí, sí, sí, buena música, la música pop. Todo es divertido. Época. Sí, la he visto, claro. Pues claro. Quien no la haya visto, se la recomendamos que es muy divertida. Sí, sí. Y es, bueno, de un tío que se llama Richard Curtis, del año 2009. Uh-huh. Y supongo la pondremos hacia las 9:30, 9:00, mientras la gente puede cenar, porque haremos un poco de cena, para ayudar a la autogestión de Contrabanda. Comida ecológica y así la gente ayuda a financiar. Fantástico. Y nada, y después pues pondremos, bueno, música en directo. Tocará una compañera nuestra que se llama Flor Breyer. También recomendamos, lo podéis buscar ahí en su MySpace por internet. Y nada, que tocará su música hasta las 12:30, 1:00. Tampoco será hasta muy tarde. Perfecto, vamos a repetir todos los datos, vale. ¿Ok? Será el día, la hora y el lugar, por favor. Mira, el viernes 29 de abril, a partir de las 8, en la otra carbonería, es calle Urgel 30. Esta gente tiene una web que creo que es laotracarbonería.net, si queréis cotillar. Uh-huh. Y después, a partir de las 8, radio en directo, después la película Radio Encubierta, con cena, que será por unos 4 o 3 euros, y concierto en directo de Flor Blayen, con el lema "Perquè ho portem dins, que visquin les ràdios lliures". Molt bé. Y si la gente quiere un poco más de información o algún cambio en nuestra web, en el blog, pues iremos informando, que se llama Asamblea de Majaras, no, perdón, majaras.contrabanda.org. Que a veces se me olvida. Pues yo intentaré estar presente. Me estás invitado, por supuesto. Puedo, porque los viernes trabajo ahora. Tengo los sábados libres. Vale, nos has traído una canción de la chica. Sí, Flor Breyer. Si la gente escucha la radio, quizá les sonará. Es la voz de una cuña de los 20 años. Muy cortita, que suena a veces en la radio. Y aparte tiene una canción en el CD que hemos sacado conmemorativo de los 20 años, en contrabanda, que se llama "20 anys bategant el vial", el dial. Y bueno, donde hay canciones de gente que ha tocado en directo aquí en la radio. Y una de ellas es la Flor Breyer, con una canción que se llama "Turtle Writer". Y si les mola el CD a la gente, es una de las cosas que pueden comprar hoy día en la Paradeta Sant Jordi, que creo que está más o menos por la altura de Nou de la Rambla. Que se acerquen, por favor. Y voy a encontrar este CD. Y si no, mirar en la web, contrabanda.org, se explica dónde se vende. Muy bien. "Turtle Writer". Pues que sea un feliz Sant Jordi hoy, luego me acercaré a la Paradeta. Y vamos a escuchar ahora la Flor Breyer. Breyer es un nombre que casi parece alemán, ¿no? Sí, tiene, ¿no?, un punto hebreo. ¿No? La Flor Breyer. Sí, es una majara argentina. Durante años estuvo haciendo programa aquí. Se llamaba Vuelo Delirio, su programa. Adelante, Universal. La Flor Breyer. I'm a turtle writer and I write every day. Just a few lines here and there. I had a new idea. I was going to write it down, but I better think about it for a while. Word by word and step by step, I think I have to think about a thing I have to think. I think I have to think. I reached that point. Oops, once again, I'm in one of my loops. Word by word and step by step, think I have to think about a thing I have to think. Delete space, capital letters, control click, select all, cut and paste and do a redo. Delete space, capital letters, control click, select all, cut and paste and do a redo. Sometimes a surprise comes and I realize I wrote down a sentence, now I can relax. We follow a turtle walking down the street. I can't believe I just wrote that in my script. Word by word and step by step, I think I have to think about a thing I have to think. Delete space, capital letters, control click, select all, cut and paste and do a redo. But today I accidentally deleted some of the words. I don't have a story anymore. 20 anys de contrabanda, 90.4 FM, del dial de Barcelona. Thank you. bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Kontrabanda 91.4 FM. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 23. April 2011. Die Katastrophen und vermischten Meldungen. Hier im Niemandsland. Berlin. Das französische Atomkraftwerk Cattenom elektrisiert die Region im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Luxemburg. Ein Gipfel in Metz blieb bisher ergebnislos. Das störanfällige AKW Cattenom im französischen Lothringen bleibt umstritten. Bei ihrem Gipfeltreffen zum Thema zukünftige Nutzung der Kernenergie und die Sicherheitslage im Kernkraftwerk Cattenom im französischen Metz konnten sich die geladenen Spitzenpolitiker aus Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg am vergangenen Mittwoch nicht auf eine maximale Restlaufzeit einigen. Die Franzosen, hieß es aus dem Kreis der Gipfelteilnehmer, hätten alle Vorschläge zu den 4 Reaktorblöcken mit 1300 Megawatt abgeschmettert. Was etwa der saarländische Ministerpräsident Peter Müller von der CDU und die rheinland-pfälzische Umweltministerin Margit Konrad von der SPD und sogar Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Juncker kritisieren. Doch die Vertreter Frankreichs und des betroffenen Departements verabschiedeten immerhin eine Gipfelresolution mit, in der die auch von Staatspräsident Nicolas Sarkozy befürworteten Stresstests für Atomkraftwerke für Cattenom konkretisiert werden. Die Miner dort sollen jetzt auf ihre Resistenz gegenüber Überschwemmungen und Erdbeben geprüft werden. Und es soll mit untersucht werden, ob die Reaktoren auch gegen Terrorangriffe und Flugzeugabstürze ausgelegt sind. Leute, ja, so gern am Weg. von einem GAU im AKW Cattenom wären in der Großregion über 11 Millionen Menschen unmittelbar betroffen. Die saarländische Umweltministerin Simone Peter von den Grünen verlangte denn auch die Beteiligung von Experten aus den Nachbarstaaten bei den Stresstests. Doch auch das scheiterte in Metz am Widerstand der Franzosen. Bei einem Besuch des AKW Cattenom Mitte April hatte die Ministerin insbesondere moniert, dass das Abklingbecken für die Brennstäbe in der Anlage lediglich durch ein Metalldach geschützt sei. Rund 100 Städte und Gemeinden im Dreiländereck haben inzwischen Resolutionen gegen den Weiterbetrieb des AKW Cattenom verabschiedet oder entsprechende Beschlüsse gefasst. Am kommenden Ostermontag wird grenzüberschreitend in Cattenom gegen das AKW protestiert. Über 35 Verbände, Parteien und Organisationen rufen dazu auf. Das Treffen, die Demo, findet am Kühlsee Lac Tilly um 14 Uhr statt. London. Britische Programmierer haben eine Software entwickelt, die davor schützen soll, auf Demos eingekesselt zu werden. Die Infos kann man sich über Handy schicken lassen. Gewaltloser Protest heißt nicht, dass auch die Polizei friedlich bleibt. Das ist bekannt. Gerade das Kesseln ist eine der bei der Staatsmacht beliebte und von den Demonstranten gefürchtete Taktik. Die Polizei versperrt alle Straßen und beginnt dann, die Protestierenden an einem Ort zusammenzutreiben. Englische Programmierer begegnen dieser Taktik nun mit Technik. Ihre Software Sukey soll Demonstranten davor schützen, eingekesselt zu werden. Über soziale Netzwerke, SMS oder Twitter lassen die Macher von Sukey sich von Demo-Teilnehmern über Bewegungen der Polizei informieren. Daraus erstellen sie eine ständig aktualisierte Karte, die man sich über das Handy anschauen kann. So soll es möglich sein, der Polizei zu entkommen. Es ist ein Projekt, das protestierenden Menschen helfen soll, sicher informiert und beweglich zu bleiben. So Sam Gauss, Mitbegründer von Sukey.org. Auf dem Handy erscheint eine Karte, auf der sichere Plätze grün markiert werden. Braut sich etwas zusammen, färbt sich die betreffende Stelle auf der Karte gelb. Wenn die Straße ganz blockiert ist, wird deren Markierung rot. Die Karte lässt sich auch in einen Kompass wandeln, der mit einem grünen Pfeil auf den sichersten Weg nach draußen weist. Der Name des Programms Sukey stammt aus einem alten englischen Wiegenlied. Zwei Geschwister spielen. Die eine, Polly, setzt den Kessel auf den Ofen. Ihre Schwester Susan, auch Sukey genannt, nimmt den Kessel wieder runter. Getestet wurde das Programm erstmals am 29. Januar in London. Eine große Gruppe demonstrierte vor der ägyptischen Botschaft. Die Polizei versuchte zu kesseln. Sie begann, alle Zufahrten zu besetzen, ließ keine Menschen mehr heraus. Bald wäre sie vorgerückt, doch diesmal war das Sukey-Team schneller. Einige Demonstranten bemerkten die Pläne der Polizei und schickten die Informationen an die Mitarbeiter in der Zentrale. Diese sammelte die Informationen, markierte die bereits verschlossenen Wege und aktualisierte so ihren Kartendienst. Alle Abonnenten von Sukey konnten sehen, welche Ausgänge noch frei waren. Über Mundpropaganda wurde auch der Rest der Demo-Teilnehmer informiert und die Protestierenden flohen durch die noch offenen Wege. Der Kessel konnte nicht aufgesetzt werden. Das Programm hat funktioniert, dabei steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen. Natürlich kann die Polizei in letzter Instanz immer noch die Mobiltelefone abschalten bzw. das Mobiltelefonnetz ausschalten. Eine undemokratische, diktatorische Maßnahme, die aber gerne benutzt wird. Wer denkt, das Abschalten von Mobiltelefonnetzen wäre in Deutschland illegal, der irrt sich. Rheinland-Pfalz etwa erlaubt es der Landespolizei, seit letztem Sommer Mobilfunknetze abzuschalten. Die Polizei wird zur Unterbrechung oder Verhinderung der Telekommunikation ermächtigt und dadurch in besonderen Gefahrenlagen besonders wichtige Rechtsgüter wie Leib und Leben oder Freiheit einer Person effektiv schützen zu können, heißt es in einer sogenannten Gesetzesnovelle vom 19.08.2010. Begründet sei dies durch neue Gefahren wegen der zunehmenden Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechniken. Würde die Polizei es für nötig erachten, dürfte sie in Mainz die Handynetze abschalten. Dann könnte auch Sakai keinen Ausweg mehr zeigen. Berlin-Brüssel. In Zusammenhang mit der Massenkarambolage auf der A19 will die Staatsanwaltschaft Rostock nicht gegen Verantwortliche der Agrargenossenschaft ermitteln, von deren Äckern die Staubwolke Richtung Autobahn wehte. Der Zusammenhang zwischen großflächigen Äckern und Sandstürmen sei Landwirten und Bevölkerung im Umfeld der Unfallstelle zwar bekannt gewesen, so Behördensprecherin Maureen Wieschmann. Die Verkehrssicherheit für Grundeigentümer umfasse aber nur den Schutz vor tatsächlich vorhersehbaren Schäden. Sturmböen von 100 Stundenkilometern, die so riesige Sandwolken aufwirbeln, dass sie tödliche Unfälle nach sich ziehen, habe niemand vorausahnen können. Politiker sehen in dem Autounfall, bei dem 8 Menschen getötet wurden, auch einen Beleg für die Risiken landwirtschaftlicher Monokulturen. Bundesagrarministerin Ilse Aigner von der CSU mahnt, die Bundesländer müssten die Bewirtschaftungsvorgaben und Restriktionen für 2,6 Millionen Hektar erosionsgefährdeter Flächen in der Bundesrepublik konsequent umsetzen. Deshalb unterstütze sie auch die Bemühungen der EU-Kommission, die Vergabe von Agrarsubventionen zu reformieren. Das bisherige System, so der zuständige EU-Kommissar Dacian Ciolos, habe in einigen Regionen die Intensivlandwirtschaft zu sehr gefördert und daher auch die Gefahr von Bodenerosionen erhöht. Herr Arafat erhielt eine Privataudienz beim Heiligen Vater und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Berlin, das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal, das auf dem Berliner Schlossplatz errichtet werden soll, wird seine Macher noch vor eine große Herausforderung stellen. Die Suche nach repräsentativen Aussagen von Bürgerrechtlern und Demonstranten des Herbstes 1989. Deren Zitate sollen an der Oberseite der Einheitsschaukel zu lesen sein. Jawohl, da ist eine große Plattform, darauf ist eine Art Schaukel, und da sollen die Zitate angebracht werden. Laut Projektbeschreibung werde ein geeignetes Gremium diese sogenannten Beweggründe auswählen. Ein Sprecher der Architekten Miller und Pachtner räumt aber ein, man habe keine Verbindung in die Szene der Bürgerbewegung. Der Kulturausschuss des Bundestags sieht sich nicht in der Pflicht, genauso wenig wie Kulturstaatsminister Bernd Neumann von der CDU. Ihm ist der vehemente Streit um den richtigen Satz am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma noch in bitterer Erinnerung. Wie schwierig die Suche nach geeigneten Bekenntnissen wird, lässt sich aus den Einlassungen prominenter Bürgerrechtler schließen. Die meisten waren 1989 für eine eigenständige, reformierte DDR. So sagte etwa Konrad Weiß über die bevorstehende Wiedervereinigung 1990, Zitat: Nun stirbt ein raues, grelles, hemdsärmeliges Vaterland auf uns ein. Es lässt uns keinen Ausweg, wir können uns seiner nicht erwehren. Und Bärbel Bohley sagte zum Mauerfall 1989, die Leute sind verrückt und die Regierung hat den Verstand verloren. Matthias Platzek, bekannter Bürgerrechtler der DDR, über die Einheit 2010. Wir wollten keinen Beitritt, wir wollten ein gleichberechtigtes Zusammengehen mit neuer Verfassung und neuer Hymne. Wir wollten Symbole für einen echten gemeinsamen Neuanfang. Wegen G20 Und Friedrich Schorlemmer über die Wende 1992, Zitat: Eine Mehrheit wollte wohl nicht zuerst das Brot der Freiheit, sondern 27 Brotsorten. Ob die sich also trauen, an das sogenannte Einheitsdenkmal die Einheitsschaukel solche Äußerungen anzubringen, das wage ich zu bezweifeln. Und nun bitten Sie das Bundeskriminalamt um Ihre Aufmerksamkeit. Wer erschoss Beate U? Berlin, die Grünen haben Aufwind. Stuttgart, der Sieg in Baden-Württemberg ist für die Grünen eine gewaltige Zäsur. Mindestens so groß wie jene von 1985, als ein hessischer Landtagsabgeordneter mit Namen Fischer den Amtseid als erster grüner Minister ablegte. Damals fragte man sich, können die Grünen mitregieren? Jetzt, damit Kretschmann erstmals ein Grüner die Geschicke eines Bundeslandes lenken soll, lautet die Frage, können die Grünen auch eine Regierung führen? Und vor allem, können sie verantwortlich führen? Die Partei steht vor einer Bewährungsprobe, so heißt es im Spiegel von dieser Woche. Seit die Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima sie aus dem Ghetto der 15%-Partei gehoben haben, müssen die Grünen beweisen, dass sie mehr beherrschen als Energiewende, Frauenförderung und Atomausstieg. Bislang pflegten sie ihr Image als Milieupartei. Nun lautet die Aufgabe, Politik für das ganze Volk zu machen. Seine Heiligkeit. Was das heißt, wissen Sozial- und Christdemokraten seit Jahrzehnten. Statt Parteitagsgewissheiten sind pragmatische Beschlüsse gefragt. Der Mut zu unpopulären Entscheidungen und die Bereitschaft, die eigene Führung auch in kritischen Zeiten zu unterstützen. Es geht um die Frage, ob die Grünen 31 Jahre nach ihrer Gründung erwachsen geworden sind. So der Spiegel in der Ausgabe von dieser Woche. Nur für die Händler bestimmt. Port Stanley. Bei ihrem letzten Besuch auf den Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss. Ein weiteres Thema, das die Presse, Medien und Öffentlichkeit der Bundesrepublik im Moment sehr stark beschäftigt, sind die vielen, vielen Zuwanderer aus Rumänien. Moderne Menschenhändler beliefern den deutschen Markt mit Arbeitskräften aus Bulgarien. Bulgarien, ich hatte Rumänien gesagt, wir meinen Bulgarien, auf die 3 Euro Stundenlohn warten und Schlafplätze im Kellerverschlag. Seit dem EU-Beitritt Bulgariens 2007 ist die Zahl der Bulgaren in Deutschland um 36.000 gestiegen. Der Zuwachs lag im letzten Jahr bei über 20% und niemand weiß, wie viele außerhalb der Statistiken hier leben. Als Hilfsarbeiter für 3 Euro Stundenlohn. Die meisten sprechen kein Deutsch, viele schicken ihre Kinder nicht in die Schule, sondern zur nächsten Straßenkreuzung, um Windschutzscheiben zu putzen. Etliche leben versteckt in Kellerzimmern. Die Bulgaren sind im Moment eine der größten Zuwanderungsgruppen in Deutschland. Das steile Wohlstandsgefälle sorgt für steten Nachschub, auch wenn Bulgaren, anders als Polen oder Ungarn, erst ab 2014 die volle europäische Freizügigkeit für Arbeitnehmer genießen. Als EU-Bürger können sie einreisen, so oft sie wollen. Sie brauchen kein Visum und keine Aufenthaltsgenehmigung. Nur wer länger als 3 Monate bleibt und arbeiten will, muss die Erlaubnis der Behörden haben. Manche melden dann ein Gewerbe an und leben in der Scheinselbstständigkeit. Andere suchen ganz ohne Papiere als Tagelöhner Jobs. Doch auf dem Schwarzmarkt macht das kaum einen Unterschied. Die Chancen aufzufliegen sind gering. Das Massenmedium. Wer sich für das Thema weiter interessiert, auch hier liefert der Spiegel eine sehr packende Sozialreportage in seiner Ausgabe von dieser Woche, in welcher das Schicksal von einzelnen bulgarischen Wanderarbeitern geschildert wird, die wirklich unter absolut elenden Bedingungen in Deutschland für Hungerlöhne schuften. Das Massenmedium macht das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Ein weiteres viel kommentiertes Thema diese Woche sind die schmutzigen Geschäfte der Banken und auch die trüben, schmutzigen Geschäfte der Deutschen Bank, in den USA besonders. Ein USA-Senatsausschuss erhebt nämlich jetzt schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Bank und ihren Boss, die Lichtgestalt Ackermann. Sie ging vor der Immobilienkrise gigantische Risiken ein und verkaufte Schrottpapiere. Das ist natürlich keine Neuigkeit und man weiß es seit langem und alle Banken haben davon profitiert, den Menschen Schrottpapiere zu verkaufen. Nun wird es aber doch wohl gerichtsnotorisch und das wäre schon ein großer Fortschritt. Simon Johnson, der Ex-Chefökonom des Internationalen Währungsfonds IWF, behauptete, dass, Zitat, Josef Ackermann einer der gefährlichsten Bankmanager der Welt sei. Dann veröffentlichte ein Untersuchungsausschuss des US-Senats neue Beweise dafür, welche dubiosen Geschäfte auch die Deutsche Bank mit US-Immobilienkrediten machte und welche gigantischen Risiken sie dabei einging. Die Nachrichten aus Amerika schickten den Aktienkurs der Deutschen Bank auf Talfahrt. Zwar ist das größte deutsche Kreditinstitut Kummer gewöhnt und hat Rückstellungen in Höhe von 516 Millionen Euro für operationale Risiken und Rechtsstreitigkeiten stehen. Doch was sich in den USA zusammenbraut, lässt auch abgebrühte Börsianer zusammenzucken. Dieser Bericht erzählt die Insidergeschichte eines ökonomischen Anschlags, der Millionen Amerikaner ihre Arbeitsplätze und Häuser gekostet hat. Das sagt einer der Autoren dieses Berichts, Levin. 2 Jahre lang befragte der Ausschuss des US-Senats über 150 Zeugen und nutzte tausende E-Mails und andere interne Dokumente. Ergebnis der Fleißarbeit ist eine Art Anatomie der US-Immobilienkrise, die schließlich die Finanzkrise auslöste. Der Bericht prangert vor allem die dubiose Rolle von US-Banken wie Goldman Sachs und den amerikanischen sogenannten Ratingagenturen an. Aber auch auf 45 Seiten geht es in einer sogenannten Fallstudie ausschließlich um die Deutsche Bank. 120 neue Dokumente habe man, so Levin, gesichtet, die die Rolle ihrer Investmentbanker bei der Immobilienkrise beleuchten. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Der Blick nach oben, erquickt das Herz. Der Blick nach oben, schickt neue Gaben. Eine Nachricht zum Thema Rundfunkgebühren. Die Gebühreneinzugszentrale, die Fernsehgebühr, wird es bald nicht mehr geben. Die Gebühreneinzugszentrale GEZ dagegen schon. Dass ab 2013 auch Haushalte für Radio und TV zahlen müssen, die keine Empfangsgeräte besitzen, will die GEZ sogar zum Anlass nehmen, sich kurzfristig zu vergrößern. Haha. Das heißt, in Deutschland soll jeder, auch Leute, die keine Fernsehapparate zu Hause haben, keine Radios, soll zahlen. 7,6 Milliarden Euro, das ist eine gewaltige Summe, zog 2009 die GEZ für ARD, ZDF, Deutschlandradio und die Landesmedienanstalten ein. Ein dicker Kuchen, der da verteilt wird, und auf den will man natürlich nicht verzichten. Zwangsgebühren. Zum Schluss noch 2 Meldungen. Eine aus Spanien und eine aus Großbritannien. Zuerst die aus Spanien. Der berühmteste spanische Jurist muss mit einem Berufsverbot rechnen. Gegen den Richter Baltasar Garzón, der ist 55 Jahre alt, wird seit einer Woche vor dem obersten Gerichtshof in Madrid wegen, Zitat, permanenter Rechtsbeugung ermittelt. Garzón bestreitet den Vorwurf. Er hatte mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft Mitglieder eines landesweiten Bestechungsnetzwerkes der konservativen Volkspartei PP abhören lassen, als sie mit ihren Anwälten sprachen. Brisant ist der Fall, weil die Spanier Ende Mai neue Regionalparlamente wählen. Allein in der Mittelmeerregion Valencia kandidieren 10 Konservative, gegen die Garzón ermittelt hatte. Wegen Korruption natürlich und Bestechung. Nun aber stehen nicht die Bosse des Netzwerks der Korruption vor Gericht, sondern der unbequeme Richter. International gilt Garzón als Starjurist, weil er 1998 Ex-Diktator Pinochet in London festsetzen ließ. Zu Hause hat er sich unbeliebt gemacht, weil er versuchte, die Menschenrechtsverbrechen des Franco-Regimes aufzuarbeiten. Und wer versucht, Menschenrechtsverletzungen eines Regimes mit 100.000 Toten aufzuarbeiten, der macht sich natürlich bei den Rechten unbeliebt. Und in Spanien herrscht nun bekanntlich in vielen Kreisen Justiz, Polizei, Armee, der Neofrankismus. Großbritannien. Einen Appell an Außenminister William Hague hat die Mutter des in verschärfter Einzelhaft einsitzenden US-Soldaten Bradley Manning, der junge Mann ist 23, gerichtet. Er soll sich ihres Sohnes annehmen. Manning hat die britische Staatsbürgerschaft, weil seine Mutter Susan in Wales geboren wurde, wo sie heute wieder lebt. Manning, der während seines Einsatzes im Irak tausende geheimer Datensätze von US-Behörden kopiert und der Internetplattform WikiLeaks zugespielt haben soll, verbringt 23 Stunden täglich allein in einem Hochsicherheitstrakt in einer Zelle. Seine Haftbedingungen werden mit denen von Guantanamo verglichen, dem berühmten Foltergefängnis. Ich bitte darum, dass jemand von der Botschaft ihn besucht und die Umstände seiner Haft überprüft, schreibt Frau Manning nun an Hague. Im Februar reiste sie zum Militärgefängnis in Quantico, wo ihr der Zugang zu ihrem Sohn aber verwehrt wurde. Jetzt fordert sie Verstärkung von britischen Konsularbeamten. Haig hatte vermieden, wegen Manning aktiv zu werden. Klar, USA, Großbritannien, gemeinsam in den Krieg, gemeinsam hauen sie drauf. Dieser habe nicht um Hilfe gebeten, so heißt es offiziell. Der Brief der Mutter könnte dies ändern. Sie bitte auch in seinem Namen. Vor kurzem erteilte der UNO-Folterbeauftragte der US-Regierung eine Rüge, da auch ihm kein ungestörter Zutritt zu Manning gewährt wurde. Außerdem gibt es zahllose Klagen von Amnesty International wegen Folter, wegen der Sache Manning. Vom Niemandsland erklären uns solidarisch mit dem Soldaten Bradley Manning und seiner Mutter und widmen ihm dieses Lied, Mütter. Familien sind wieder in der Toll, das wurde ja auch allerhöchste Zeit. Beinahe wären wir ausgestorben, das täte allen so leid. Eine Menschheit ohne uns Deutsche, da würde der Erde was fehlen. Aber wir lassen uns nicht untergehen, die Welt kann auf uns zählen. Wir haben Mütter, Mütter, die bringen uns nach vorn. Die kann sich keiner aussuchen, die sind angeboren. Wir haben Mütter, Mütter, die ändern sich nie, sie sind das beste Mittel gegen Utopien. Vielen war vorher so langweilig und sie waren für alles zu blöd. Aber ganz egal wie dumm Kinder kriegen geht, dann ist das Leben nicht mehr leer. Dann haben sie die Hände voll und sie wissen von Anfang an ganz genau, was ihr Kind mal werden soll. Ja, so sind Mütter, Mütter, die kriegen uns nach vorn. Die kann sich niemand aussuchen, die sind angeboren. Mütter, Mütter, die ändern sich nie, sie sind das beste Mittel gegen Utopie. Wer zieht denn all die Egoisten? Wo stammt diese gierige Wut, die angeblich christlich erzogen wird und dann das Gegenteil tut? Wer zieht all die geleckten Typen groß, die vor Eitelkeit vibrieren? Wer sorgt dafür, dass die wilden Mädchen sich fürs Schlanksein interessieren? Ja, so sind Mütter, Mütter, die machen alles klar. Sie sorgen dafür, dass alles so bleibt, wie es immer war. Mütter, Mütter, die ändern sich nie, sie sind das beste Mittel gegen Utopien. Ja, so sind Mütter, Mütter, das hab ich verstanden. Kein Wunder, dass die Nazis den Muttertag erfanden. Mütter, Mütter, die ändern sich nie, sie sind das beste Mittel gegen Utopien. Mütter, Mütter, die ändern sich nie, sie sind das beste Mittel gegen Utopien. Thank you. spannende Traum, noch nicht ganz wach. Wo ist sie? Wieso ist das Bett leer? Peter hat wieder so ne Dach. Wer war das mit der Sanduhr? Mit dem Kompass und der Karte? Wer mit dem Senkblei und der abgerollte Zielschnur? Und was hat er gesagt? Irgendwie kommt mir bekannt für. Wo ist in einem Lied oder in einem Buch? Über das Finger und verliere. Und im Zweifel ginge doch. Stehen wir für Stehen ob Sande. Es ging im Trauer und im Spaß. Es ging um Geburt und um Sterben. Im Liebe und im Hass. Et Kevin zieht zum Frauen ohne ihn zum Verstand. Für Krieg und ein für Friede. Ein, wo man kriecht, ein, wo man lacht. Ein Zick zum Sünde und ein zum Bitte. Ein, wo man tanzt, ein, wo man klacht. Ein Zick zum See, ein zum Mountain. Für Dunkelheit und ein für Licht. Ein zum Zerriesen, ein zum Flicken. Ein, wo man speich, ein, wo man sprich. Et Kevin zick zum Fall und ein zum Verstand. Ein zum Lieben und ein zu. Die Stimme des BAP-Sängers Wolfgang Niedecken. Sehr engagiert übrigens, der BAP-Vormann Niedecken. Seit vielen Jahren engagiert er sich bei dem Hilfsprogramm Rebound, das frühere Kindersoldaten in Uganda unterstützt. Zu seinem 60. Geburtstag, den er am 30. März vor ein paar Wochen in diesem Jahr 2011 mit ca. 500 Gästen auf der MS Rheinenergie feierte, sendete der WDR in seinem dritten Fernsehprogramm in der Nacht vom 26. zum 27. März 2011 die Niedecken-Nacht und am 28. März 2011 ein Porträt aus der Reihe Die Besten im Westen. Ein neues Album liegt auch vor von Wolfgang Niedecken, und zwar Half so wild. Das heißt auf Hochdeutsch Halb so wild. Da hören wir uns jetzt einmal das Lied an, das Titellied. Bab Half so wild. 60. Geburtstag, sein neues Album. Wolfgang Niedecken. Ja, hören wir nochmal die Kurzversion Half so wild. Sozusagen die Single. So. Okay? Letzte Probe von Wolfgang Niedecken und Bab für das neue Album Half so wild in einem Kölner Tonstudio. Hey, was geht ab? Sag bloß nicht, du hättest resigniert. Stimme, das hat. Doch Janse, ja, war doch passiert. Die Sonne geht hoch. Auch wenn die nach unendlich schenkt. Rock und kölsche Tönen sind sein primäres Markenzeichen. Wolfgang Niedecken, Jahrgang 51 und seit 35 Jahren Frontman von BAP, hat geschafft, was Konrad Adenauer vergeblich versuchte. Mit rauchiger Stimme, dem unverwechselbaren Rocksound und seinen Dialekttexten machte Niedecken das Kölschblatt in ganz Deutschland populär. Kölsch ist meine Muttersprache, definitiv. Also, ich habe mehr mit Muttersprache am Hut als mit Vaterland. Und ich glaube, dass ich mit dieser Muttersprache, mit der ich aufgewachsen bin, auch nach wie vor empfinde, denke, träume. Ich glaube, das findet alles in dieser Sprache statt. Und wenn ich emotional werde, kann ich sowieso auch kein Hochdeutsch mehr. Also man merkt das dran, wenn ich richtig sauer werde, ist Hochdeutsch gelaufen. Ich nehme an, im Gegenteil ist es auch so. Alles half so wild. Ach komm, hör auf. Auch du siehst, wer da lacht. Zum 60. Geburtstag hat sich der Kölner mit Half so wild ein Geburtstagsgeschenk geschrieben. Nee, du musst für die Tür, klar ist du jetzt drin. Auf die Frage, wie der Song entstanden ist, ob zuerst der Text oder die Musik da war, hat Songschreiber Niedecken eine klare Antwort. Also hierbei war zunächst mal nur der Satz da, Half so wild, der ist mir in einem alten BAP-Song begegnet, den ich mit der WDR Big Band nochmal einprobiert habe. Ich denke, oh mein, das ist ein unglaublicher Satz, in drei Worten so viel zu sagen, Half so wild, dass es auch so vieldeutig sein kann, was auch was Tröstliches hat. Und dann habe ich der Band gesagt, Leute, wenn ihr Stücke schreibt, guckt mal, dass irgendwo im Refrain dieser Satz Half so wild möglichst oft auftauchen kann, weil ich hatte eine bestimmte Idee damit. Ich wollte all diese tröstlichen Sätze mal in einen Song bringen, die meine Frau so drauf hat, wenn ich grau durch die Bude laufe und irgendwie kein Land mehr sehe, wenn ich meinen Blues schiebe oder irgendwie Ansätze zu resignieren, was ich im Endeffekt sowieso nie tue, aber so diese tröstlichen Sätze. Eigentlich würde der Tina zustehen, dass sie als Textautorin aufgeführt wird. Ich bin eigentlich nur der, der es zum Reimen gebracht hat. Ein Interview mit Wolfgang Niedecken über sein neues Album Half so wild. Das ist natürlich der kölsche Charme, der da auch durchkommt beim Niedecken, ne? Und überhaupt, wo bist er krank, unbekannt, ohne Arbeit, vor Fremdwort, das steht fest. shack or paper cuts up time. Hey, on a plug order, yeah, you bent. It's five, it's fine, it's still that scheiße, yeah. So let me show up your phone. It's a knock on the telephone. Oh, no. Unsere kleine Hommage hier im Niemandsland an den Gölsch-Rocksänger Wolfgang Niedecken. Zu seinem 60. Geburtstag hat er auch ein Buch veröffentlicht für einen Moment. Heute ist ja San Jordi-Tag. Heute sprechen wir natürlich auch vielleicht noch zum Schluss der Sendung ein bisschen über Bücher. Beselbix, der Leuchtturmwärter Dach. Wolfgang Niedecken mit Oliver Kobold zusammen für einen Moment. Die Autobiografie ist erschienen. Auf Platz 10 der Spiegel-Bestsellerliste, erschienen bei Hoffmann und Campe für 24 Euro. Diego Paz war in einem Jahr in der Armee. Jeder Galtieri selbst hat die. Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Gespräch mit Wolfgang Niedecken, Spitzname Metre, bekannt als Sänger und Texter von BAP. Ich glaube, ihn vorzustellen. Ja. Hieße Eulen nach Athen tragen, apropos Athen. Wolfgang trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Athen 2004. Das freut mich besonders, weil ich war 2004 in Athen. Okay, Wolfgang, wir kennen dich als Sänger, Songschreiber, als Textdichter. Aber als Autorin der Autobiografie kennen wir dich noch nicht. Was war der Anlass, ein Buch zu schreiben über ein bisher bewegtes Leben, aber ein Leben, das ja noch weitergeht, wie die neue CD zeigt? Ja, hoffen wir, dass mit dem Weitergehen, das wissen wir ja alles noch nicht, wie lange das alles weitergeht. Aber ich habe noch viel vor und deswegen wäre es schon schön, wenn es noch möglichst lange weitergehen würde. Ausschlaggebend, das Buch zu schreiben, war der näher rückende Termin meines 60. Geburtstages jetzt am Ende des Monats. Und da ich sehr gut mit einem Literaturwissenschaftler befreundet bin, jetzt seit 2 Jahrzehnten kamen wir irgendwann zusammen auf die Idee, wir könnten da eigentlich mal eine Autobiografie machen. Und dann haben wir auch schon fast angefangen. Mit dem Oliver Kobold, der auch auf dem Buch draufsteht, also mit Oliver Kobold, der hat die Hauptarbeit tun müssen. Ich habe einfach erzählt ohne Ende und wir haben das aufgenommen, protokolliert und er hat aus all dem, was ich erzählt habe, im Endeffekt dieses Buch gewebt. Man kann eigentlich sagen, er hat es gewebt, weil das ist schon sehr schwer, 6 Jahrzehnte zwischen 2 Buchdeckel zu kriegen. Da muss man sich auch entscheiden, was lässt man weg. Und das wichtigste Ausschlusskriterium war, sobald ich merkte, dass ich mich beim Erzählen zu einem Thema selbst anfing zu langweilen, haben wir es einfach weggelassen. Ganz einfach. Nochmal die Frage, ist man als Textautor so weit davon entfernt, auch ein Buchautor zu sein? Mich hat die Co-Autorenschaft zumindest überrascht. Nein, also ich hätte mit Sicherheit dieses Buch nicht so schreiben können, wie der Oliver das geschrieben hat. Mit absoluter Sicherheit, weil ich wäre irgendwann in so eine Chronologie verfallen und hätte immer das Gefühl gehabt, das musst du jetzt aber auch noch erzählen und wenn du das nicht erzählst, dann wird man denken, du kneifst. Und zu zweit ging das einfach viel, viel besser, weil man sich auch bestärken konnte in den Vorsätzen, die man mal hatte. Und dass wir konnten es auch immer wieder so wie der Advocatus Diaboli lesen. Und wenn wir jetzt das so machen, entspricht das dann dem, was wir wirklich wollten? Also das so eine Autobiografie von jemandem, der in der Öffentlichkeit steht, mit einer Rock'n'Roll-Band, die man jetzt überregional seit über 3 Jahrzehnten kennt, dann kann das schnell so ein höher, größer, schneller, weiter Aufzählbuch werden. Ja, das kann auch so meine Yacht, meine Villa, mein Auto werden. Der ganze, oder so ein Vollständigkeitswahn. Und dann haben wir die Platte gemacht und dann haben wir auf der Tournee vor so und so vielen Menschen gespielt und dann haben wir das so und so vielte Nummer-1-Album gemacht und all so ein Zeug, ja. Und will ich das denn eigentlich lesen? Also mich langweilt das. Und deswegen hat das Buch einen ganz anderen Kurs genommen. Und zu zweit, 2 Menschen, die sich sehr vertrauen, können sich auch auf Fehlschritte gegenseitig aufmerksam machen. Mhm. Und deswegen ist es auch so in der Spur geblieben und auch so vielfältig geworden, weil ich teilweise auch an bestimmte Sachen gar nicht mehr so gedacht habe, an die er aber gedacht hat. Und umgekehrt, wenn ich dann einmal im Erzählfluss war, kamen auf einmal Geschichten, wo ich mich wunderte, dass er die noch nicht kannte, weil wir kennen uns seit 20 Jahren. Und das ist natürlich eine wunderbare Herangehensweise. Es ist was ganz anderes als beispielsweise bei dem Buch Auskunft, das zu meinem 40. erschienen ist. Das waren damals 2 Tage Gespräch, protokolliert, niedergeschrieben, ja, gegengelesen und dann blöderweise ist man hingegangen und hat die Hälfte des Buches nochmal in die erste Person verpflanzt, umgeschrieben, so dass es eben wie eine Autobiografie aussah. Aber das waren 2 Tage Gespräch. Hier ist für jedes Kapitel mindestens 3 Tage, manche Kapitel sogar eine ganze Woche und dann nochmal der Feinschliff. Also wir haben an diesem Buch mit Unterbrechung 2,5 Jahre gearbeitet. Okay. In deinem Buch nimmst du Bezug auf eine Textzeile aus dem wahrscheinlich bekanntesten, größten Hit von Bab, Verdammt lang her. Dort heißt es, dass ich endlich da ankomme, wo ich hin will. Der nahende Geburtstag ist ja auch so ein bisschen Rückblick. Bist du jetzt dort, wo du hin wolltest? Ich glaube nicht, dass ich jemals da sein werde, wo ich hin wollte. Weil ich nie wusste genau, wo ich hin wollte. Ich wollte mein Leben, das ging mir eigentlich als Jugendlicher, als 16-, 17-Jähriger, wurde mir das immer klarer. Ich werde mein Leben nicht auf dem sicheren Weg verbringen wollen. Ja, das fragen wir uns alle. Sind wir da angekommen, wo wir hinwollen? Die Frage kann man sich immer stellen. Zu jedem Moment, in jedem Moment seines Lebens. Wolfgang Niedecken, für einen Moment. Das war in der LVZ Autorenarena ein Interview mit dem Bab-Rocksänger Wolfgang Niedecken. Sieg 24. und sag, sie tut. Billy Jones schlimm im Nietzsche in Liverpool. Ob der Chef wird friedlich, noch war alles cool. Zuletzt rund. In dem Leuchtturm in Port Stanley wurde denk, was auch Basil der Diego Kaffee entschenkt. Ist aus Mittag andere durchgefroren doch. Und der Leuchtturm macht der Tag das Hannibal. Ja, ihr seht dann schon die Kapitulation. Jordi hier in Barcelona, Tag der Bücher. Zwei Bücher möchte ich ganz zum Schluss wärmstens empfehlen. Zwei Lieblingsbücher, die habe ich mitgebracht hier im Studio. Das eine heißt Gottfried Benn Gehirne. Das sind 5 Erzählungen. Gehirne, die Eroberung, die Reise, die Insel und der Geburtstag. Von Gottfried Benn, expressionistischer Lyriker und Prosaist. Erschien bei Reklam ein kleines bescheidenes Bändchen. Gehirne von Gottfried Benn. Und das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist auf Spanisch-Deutsch. Es heißt 80 Poemas y Canciones, Bertolt Brecht, Edición Bilingüe, Tercera Edición, Traducción y Selección de Jorge Hacker. Libro, yo diría, imprescindible. Ich sage tschüss. Das war's im heutigen Niemandsland. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern. Ich freue mich. Ich schaue hier aus dem Studiofenster und eine milde Frühlingssonne liegt über der Stadt. Es war ja Regen angekündigt und alle Freunde und Freundinnen von St. Jordi hatten schon Angst, dass es ein verregnetes Fest würde. Aber es sieht nicht so aus. Wir freuen uns. Ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Wunderschöne Osterfeiertage und geht demonstrieren am Ostermontag. Hier in der Stadt gibt es gleich den Büchertag. Unten auf den Straßen von Barcelona. Niemandsland wird sich dem anschließen. Tschüss, adeo, adios, agur. Haltet die Ohren steif. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Muchas gracias, adiós, auf Wiedersehen, adeo, adeo, bis nächsten Freitag. Yo, agur, haltet die Ohren steif.